Schmeißt die Kumpis durch den Club und schreit oh, oh. Winkt mit eurem Schmuck und schreit oh, oh. Ich trag die Maske im Club und schreit oh, oh. Homie, hör mir zu, mach's nach, schreit oh. Schmeißt die Kumpis durch den Club und schreit oh, oh. Winkt mit eurem Schmuck und schreit oh, oh. Ich trag die Maske im Club und schreit oh, oh. Homie, hör mir zu, mach's nach, schreit oh. Bye.